Jetzt sind wir alt, wir waren heiß, nun sind wir kalt, ja, wir kauten den Schweiß aus dem schlecht. Jetzt sind wir gut, haben das Geld, doch nicht den.